Erster im dritten Jahr von König Belsazar hatte Daniel einen zweiten Traum. Zweiter im Traum war Daniel in der Burg Susa am Fluss Ulai. Dritter, er sah einen Widder am Fluss stehen. Der Widder hatte zwei lange Hörner. Vierter, der Widder stieß in alle Richtungen. Kein Tier konnte ihn stoppen. Er wurde sehr mächtig. Fünfter, dann kam ein Ziegenbock von Westen. Er hatte ein großes Horn zwischen den Augen. Sechster, der Ziegenbock rannte mit viel Kraft gegen den Widder am Fluss. Siebter, der Ziegenbock zerbrach die Hörner des Widders. Er warf den Widder zu Boden und trat ihn. Achter, der Ziegenbock wurde sehr mächtig. Aber sein großes Horn brach ab. Vier neue Hörner wuchsen. Neunter, aus einem Horn kam ein kleines Horn. Es wuchs sehr stark nach Süden und Osten. Zehnter, es wurde so groß wie die Sterne am Himmel. Es warf einige Sterne auf die Erde. Elfter, es kämpfte gegen den Chef im Himmel. Es nahm ihm die täglichen Opfer weg. Zwölfter, das Horn tat böse Dinge gegen die Wahrheit. Alles, was es tat, klappte gut. Dreizehnter, Daniel hörte zwei heilige Wesen sprechen. Eines fragte, wie lange dauert diese schlimme Zeit? Vierzehnter, das andere Wesen sagte, es dauert 2300 Tage. Danach wird der heilige Ort wieder sauber. Fünfzehnter, Daniel wollte den Traum verstehen. Plötzlich stand ein Mann vor ihm. Sechzehnter, eine Stimme am Fluss rief, Gabriel, erkläre Daniel diesen Traum. Siebzehnter, Gabriel kam zu Daniel. Daniel hatte Angst und fiel hin. Gabriel sagte, der Traum ist für die Endzeit. Achtzehnter, Daniel lag mit dem Gesicht auf der Erde. Gabriel berührte ihn und half ihm beim Aufstehen. Neunzehnter, Gabriel sagte, ich zeige dir, was am Ende passiert. Es geht um die ferne Zukunft. Zwanzigster, der Widder mit zwei Hörnern sind die Könige von Medien und Persien. Einundzwanzigster, der Ziegenbock ist der König von Griechenland. Das große Horn ist der erste König. 22. Das Horn brach ab und vier neue kamen. Das bedeutet, vier Reiche kommen aus diesem Volk. 23. Am Ende kommt ein böser und kluger König. Er ist sehr frech. 24. Er wird sehr mächtig sein. Er macht viel kaputt und besiegt starke Leute. 25. Er lügt viel und hat Erfolg. Er hält sich für wichtig. Aber Gott wird ihn vernichten. 26. Der Traum über die Zeit ist wahr. Aber Daniel soll ihn geheim halten. 27. Daniel war danach einige Tage krank. Dann arbeitete er wieder. Er verstand den Traum nicht.